1. Dieser Psalm ist dem Chorleiter gewidmet, nach der Melodie Stamme Torben der Fern, ein Miktam Davids, Verfest, als in die Philisterin gat gefangen nehmen. 2. Sei mir nadig, O Gott, den Menschen unterdrucken me, unaufholig grafen mich mein wide Sackeren. 3. Mein Feinde versuchen mich standig zu vernichten, die Weil von ihnen hochmütig gegen mich kämpfen. 4. Sobald ich mich fürchte, setz ich mein Vertrauen denig auf dich. 5. Durch Gott kann ich sein Wort preisen, ich Vertrau auf Gott und fürchte mich nicht, denn was kann ein sterblicher Mensch mir anten. 6. Sie fugen meinem Anliegen standig Schaden zu, da all ihr Gedanken darauf abzielen, mir Böses anzutun. 7. Sie verschworen sich, lauen mir auf und beobachten jeden meiner Schritt, so why sie zu vor meinem Leben nicht stellten. 8. Vergilt ihnen ihr Missetaten, stirs, o Gott, in deinem Zorn dies Volke. 9. Duest mein Anstiegs am Herzigen gesalt, mein Tränen sind in deinem Schlauch gesammelt und Gues in deinem Buch verzeichnet. 10. Dann werden den mein Feinde weichen, sobald ich ruf, den ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. 11. Durch Gottes Hilfe kann ich sein Wort preisen. 12. Ich vertrau auf Gott und fürchte mich nicht, was können sterblich Menschen mir denn anten. 13. Ich werde dir mein gelobt erfüllen, o Gott, und dir Dankopfer darbringen. 14. Denn du hast mein Leben vor dem Tod bewahrt und mein Fass vor dem Stolpen gerettet, damit ich vor Gott im Licht der Lebenden wandeln kann.